Infolge des Staatsverwaltungskorruptionsskandals der Präsidentin Park Geun-hye wird die Regierung der Partei für freie Südkorea vom Volk verachtet. Trotzdem will sie durch die Verführung der Jugend die Macht aufrechterhalten. Ein Parlamentarier dieser Partei sagte am 21. Februar auf einer Pressekonferenz, dass die Herstellung der Arbeitsplätze für die Jugend notwendig sei, indem er so tat, als ob die Lösung der Frage der Jugendarbeitslosigkeit, die von Park Geun-hye bisher in Stich gelassen worden war, seine Angelegenheit sei, offenbarte er seine Absicht, für das Präsidentenamt zu kandidieren.